Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Zwillinge. Und damit meine ich nicht das Sternzeichen, sondern die beiden Menschen. Und folglich möchte ich auch sehr gerne mit Zwillingen sprechen. Wie lebt es sich als Zwilling? Was habt ihr schon alles Besonderes erlebt, weil ihr Zwilling seid oder weil ihr in einer Zwillingsgemeinschaft lebt? Und ich möchte natürlich auch gerne mit den Angehörigen und den Freunden von diesen doppelten Menschen reden. Was habt ihr schon alles so mitgemacht oder was ist euch passiert oder welcher Schabernack ist vielleicht auch mit euch getrieben worden durch oder mit Zwillingen? Also Thema Zwillinge 0130 29 11, die übliche Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen heute Nacht als erste die Patricia und die 27 Jahre alt. Ja, hallo. Patricia. Guten Morgen. Ja, was soll ich erzählen? Ich bin mit 6 Jahren zusammen adoptiert worden mit meiner Schwester. Ich bin eineiger Zwilling. Mhm. Ja, und immer super Verhältnis gehabt. Mhm. Ja, und dann bis zu einem Tag, wo ich 17 Jahre alt war, da waren meine Eltern weg mit meiner Schwester. Und ich muss wohl sagen, ich lag zu der Zeit fast im Sterben. Und meine Schwester sagte dann auf einmal, lass uns lieber nach Hause fahren. Ich habe so ein Gefühl, der Patricia geht's nicht gut. Mhm. Ja, und aufgrund dieses Gefühls ist sie nach Hause gefahren. Ja. Und sie haben mich dann vorgefunden. Was hattest du denn? Ja, eine Vergiftung. Mhm. Ja, direkt Krankenwagen angerufen, ja, und wurde noch gerettet. Mhm. Und, ja, ich bin total aufgeregt. Erzähl mal. Das heißt also, durch die Intuition deiner Schwester bist du quasi gerettet worden? Ja. Ja? Auf alle Fälle. Ja, und wir wohnen jetzt etwas weiter auseinander, so circa 40 Kilometer, also weit entfernt. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich sie mal besuche, sie hat dann den gleichen Haarschnitt, die gleichen Klamotten, oder ich wie sie, also wirklich gleich. Mhm. Und es gibt einige Menschen, die sagen, Moment mal, ihr seid Zwillinge. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, also man sieht wirklich, dass ihr Geschwister seid, aber ihr seht euch nicht unheimlich ähnlich. Also da gehen die Meinungen voll auseinander. Ja, und was meint ihr? Seht ihr euch sehr ähnlich? Findest du, dass sie aussieht wie du? Ja, so einige Gesichtszüge und vielleicht die Augen und der Mund. Aber sie ist viel dünner und sie akzeptiert oder sie sieht das einfach nicht. Auf jeden Fall, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis, dass deine Schwester durch ihre Vorahnung und ihre Ahnung... Ja, zum Beispiel auch mit Krankheiten ist es auch. Mhm. Wenn ich mal, da war mal eine Situation, da saß ich mit meinem Bekannten hier und auf einmal mir ging es irgendwie auch körperlich nicht gut. Ich war krank. Und auf einmal sagte ich so, ich rufe mal zu meiner Schwester an, ich glaube, der geht's auch nicht gut. Mhm. Und das wirklich vom Gefühl her, innerlich. Mhm. Meinst du, dass das so wirklich eine Besonderheit ist bei Zwillingen? Oder auf alle Fälle. Habt ihr sonst noch Geschwister? Wir hätten noch einen Bruder und noch eine Schwester. Ja. Aber wir haben keinen Kontakt mehr. Kein Kontakt. Mhm. Aber der Kontakt, wie ich das gerade rausgehört habe, zwischen dir und deiner Zwillingsschwester ist ja auch nicht so mega eng. Ne? So ganz viel seht und sprecht ihr euch ja auch nicht. Nee, aber seelisch. Wir sind einfach seelisch verbunden. Mhm. Und wenn wir zusammen sind, auch mit dem Streiten, okay, wir streiten wirklich ziemlich oft. Mhm. Aber wenn wir uns vertragen, das ist viel intensiver als... kann ich schlecht beschreiben. Mhm. Damals, als ihr dann noch jünger, wart, gab es da auch schon mal so Sachen, dass ihr euch in den gleichen Jungen verliebt habt? Ja, die Frage wurde mir gerade auch schon gestellt. Ja. Also kann ich eigentlich nicht sagen. Also da haben wir ganz andere Geschmäcker. Ja, also in dem Bereich gab es dann keine Spannung zwischen euch beiden? Nee, gar nicht. Habt ihr früher, nun haben sich die Leben ja so ein bisschen auseinander entwickelt. Ihr wohnt auseinander und habt wahrscheinlich auch verschiedene Lebensbereiche. Habt ihr früher mehr gemeinsam geplant? Habt ihr euer Leben gemeinsam gesehen? Das ist eine schwierige Frage. Also könnte ich jetzt zu nichts sagen, aber das ist einfach intensiv, die Beziehung zu meiner Schwester, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, nicht oft zusammen sind. Wir sind immer verbunden. Also ein Teil von dir, kann man so sagen. Ne? Also wenn ich jetzt hier in meinem Ort sitze, ich denke immer an meine Schwester, genau wie, also wo ich gerade dran war mit den Krankheiten. Ich rief sie dann an und ihr ging es wirklich schlecht. Du hast eine Familie? Ein Mann? Nee. Das hast du nicht. Ach so. Ich habe einen Bekannten. Ja? Also einen Kumpel. Ein Kumpel. Ich gehe mal davon aus, dass du auch schon Geliebte hattest oder Lieben gelebt hast. Könntest du beantworten, wer für dein Leben dann wertvoller war? Meine Schwester. Die Schwester. Das kam ganz rausgeschossen jetzt. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Also Zwillingsdasein, ein ganz besonderes Dasein. Also ganz besonders. Ja. Und ich muss dazu sagen, meine Schwester, die hat auch 2 Kinder. Und also ich habe keine Kinder, ich bin ganz alleine. Und ich habe so ein Gefühl, das sind auch meine eigenen, also das sind auch meine Kinder. Ja. Also ich hätte gar keinen Wunsch, noch eigene Kinder zu haben. Patricia, danke für deinen Anruf. Okay, darf ich meiner Schwester noch ganz viele Grüße? Ausnahmsweise. Schnubbel, ich möchte dich ganz doll grüßen. Ich liebe dich. Schnubbel? Schnubbel nennt Schnubbel. Meine Schwester. Also Grüße an Schnubbel. Ich liebe dich, mein Schnubbel. Tschüss. Tschüss. Patricia, danke. Ciao. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit einem Menschen namens Ghanem. Stimmt das? Ja. Ein Mann, 22 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du bist auch ein Zwilling? Zwilling, ja. Also ich bin Zwillingbruder. Ja. Und also von ein Ei, ja. Ja. Richtig Ähnlichkeit und so. Aber ich verstehe mich mit meinem Bruder überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie lange habt ihr zusammen gelebt? Bis zu welchem Lebensjahr? Also bis letztes Jahr. Dann ist er ausgezogen. Aber trotzdem, normalerweise haben wir uns immer gut verstanden. Wir waren 7 Jahre alt. Wir sind auch adoptiert worden, weil ich habe vorhin auch diese Frau gehört. Ja. Und wir sind nicht jetzt schwarz, ja, aber so halbe, praktisch. Ne? Ja. Meine Eltern sind gestorben. Weil deswegen wollte ich jetzt sagen, weil der Name herkommt, ne? Ja. Und ich bin von einer italienischen Familie adoptiert. Ja. Also wir beide. Ja. Und wie lange habt ihr euch denn gut verstanden? Wo wir noch klein waren, so 7, 8 Jahre. Ach so, und dann, Jahre und dann fingen schon die Streitereien und die Diskrepanzen an. Genau, weil wir wollten immer zusammenbleiben, immer. Und dann langsam immer weiter und dann haben wir uns überhaupt nicht mehr gut verstanden. Das geht schon eine Weile her. Was waren denn so in der letzten Zeit vor allen Dingen, als ihr noch zusammen wart, so die Hauptstreitereien, Streitpunkte? Das kann ich echt jetzt fast über alles. Über alles, über Klamotten, über auszugehen, über Geld, über alles, über alles. Also so stark, dass du dann schon erleichtert warst, als er dann sich von dir getrennt hat, als er ausgezogen ist? Ja, also ganz ehrlich ja, weil irgendwie geht es mir schon ein bisschen besser. Ja, weil ich bin dann alleine zu Hause jetzt, aber ich vermisse den immer. Ne? Ah, du vermisst ihn schon? Ja, ich vermisse den schon, ja. Aber irgendwie geht er mir dann manchmal auch auf die Nerven. Gehst du denn, würdest du denn trotz der Streitereien sagen, ich liebe ihn? Ja, klar, aber im Bewusstsein vielleicht. Ja, aber direkt würde ich das nicht schaffen. Ja. Weil ich weiß nicht, der ist ganz anders da geworden. Ganz anders da. Ja. Wir sind beide zusammen von dieser Familie adoptiert worden, ne, damals, weil, wie gesagt, meine Eltern sind gestorben. Keine Ahnung, der hat sich auf einmal so verändert. Würdest du dann nicht so sagen, das ist ein Teil von dir, ein Teil deiner Seele, ein Teil deines Körpers? Klar, auf jeden Fall. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass der Kontakt ganz einschläft? Nein, nicht direkt. Wie oft seht ihr euch jetzt noch? Nicht mehr so oft. Früher haben wir uns fast jeden Tag gesehen, aber trotzdem auch, wo wir uns geschritten haben. Aber irgendwie dieses Gefühl hat schon gesagt, ich muss mich irgendwie treffen oder mein Kumpel, ne, wir waren immer fast zusammen, ne, mit unserer Clique. Die Patricia erzählt ja gerade den Fall, dass sie irgendwie ihre Schwester intuitiv so mitbekommen hat, dass sie sehr schlecht dran war. So eine geheimnisvolle Verbindung existiert dann zwischen euch beiden nicht? Nee, überhaupt das nicht. Überhaupt nicht. Tut dir das ein bisschen leid, dass das Verhältnis so gestört ist? Ja klar, weil ich denke immer, wir sind alleine. Wir haben zwar jetzt diese neue Familie, also was heißt neu, schon lange, sind unsere Eltern, ja. Sind unsere, wie Blut jetzt, mhm. Das gleiche Blut. Aber ich weiß, also meine jetzt, die richtige Name ist jetzt von dieser Familie Salva. Mhm. Ich heiße Salva, mhm. Weil es ist eine italienische Familie. Mhm. Aber er heißt jetzt auch Franco, ja, mhm. Aber wir verstehen uns einfach nicht mehr. Dann hoffe ich, dass sich das wieder einrenkt und danke dir für deinen Anruf, Garnen. Alles danke. Gute. Jo. Tschüss. Hier, darf ich mal grüßen? Nee, jetzt ist Schluss mit der Grußerei, sonst okay. Sind wir nur am Grüßen. Ja, okay. Tschüss. Christine, 39, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ist ja seltsam, bei dir mal durchzukommen. Aber ist schwierig, ne? Du bist ja. Zwilling? Nein, ich habe Zwillinge. Du hast Zwillinge? Ja, die sind 12. Ja. Und es ist ein Junge und ein Mädchen. Ja. Und der Junge ist schwerst mehrfach behindert. Mhm. Schon seit der Geburt. Ja. Hast du sonst auch noch Kinder oder nur die beiden? Ich habe die beiden, schon von Anfang an alleine. Du bist alleinerziehend? Ja. Ja. Und der Junge ist behindert? Ja. Schwerbehindert, ja. Aber so Zwillinge zu haben, ist einmal ganz toll, finde mhm. ich also. Was ist da so toll dran? Ja, ich würde sagen, ich habe wohl für immer ein Baby, vorerst nun auf jeden Fall nochmal, weil er aufgrund seiner Behinderung eben so schwer behindert ist, dass er sich nicht bewegen kann. Mhm. Emotional ist er aber mit der Schwester mitgewachsen. Mhm. Und das ist immer ein Kind, wo man sich also voll kümmern muss. Und wenn die Kinder so 12 sind, dann entfernen die sich auch von mhm. einem. Und man merkt, jetzt geht sie aufs Gymnasium, sie hat ganz andere Freunde, sie hat ihr eigenes Leben mhm. weitgehend schon und fängt an, sich das aufzubauen. Mhm. Und um ihn muss man sich halt immer noch sorgen und kümmern mhm. und das... Dieses Jahr ist ja nun kein Phänomen des Zwillingsdaseins. Das könnte ja genauso sein, wenn er ein Jahr jünger oder ein Jahr älter ja. wäre. Nein, aber das ist ein Phänomen, wo ich denke, du hast mich gefragt, was toll ist, einen Zwilling mhm. zu haben. Ja gut, okay, das ist nicht so. Aber ja. was ein Phänomen vom Zwillingsdasein da ist, denke ich, sie ist ja von Grund auf immer mit ihm zusammen mhm. gewesen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden? Ja, da wollte ich jetzt gerade erzählen. Mhm. Also es gibt kaum eine Situation, inzwischen natürlich schon eher mal. Aber von Anfang an war es so, wenn er geweint hat, hat sie aufgehört zu weinen. Mhm. Und das schon von Anfang an und umgekehrt, aber ganz genauso. Dann hat sie aufgehört zu weinen, wenn er ja. geweint hat. Ja, und ja. umgekehrt, aber ganz genauso. Ja. So, dass es bis auf ein oder zwei Mal, dass ich mich nicht erinnere, dass ich zwei schreiende Kinder im Arm gehabt mhm. habe. Also, es ist auch so, dass die so herzlich miteinander mhm. umgehen und so vertraut sind, dass das kann ich mir nicht vorstellen bei bei normalen Geschwistern meinst ja, du? Bei mhm. Geschwister, die ja. eben nacheinander oder so kommen und mhm. schon gar nicht bei so einer Konstellation. Meinst du, das ist ja nur auf jeden Fall ein Sonderfall, dass der Junge behindert ist, dass diese Behinderung die beiden noch mehr aneinander geschweißt hat? Ja, vielleicht. Mhm. Also ich würde sagen, es ist auch das... Ja, ich glaube... Kann man sagen, dass, ja. Ich glaube eher, dass es auch die Zwillingskonstellation ja. ist, dass sie auch nie was anderes erleben. Als du damals erfahren hast, dass du Zwillinge bekommst, was hast du da spontan gedacht? Also ich wusste ja da schon, dass ich alleine sein werde mhm. und war natürlich erst geschockt. Und nach 3 Tagen habe ich meinen Bauch gestreichelt und habe gedacht, wo 2 satt werden, wird auch ein dritter satt. Ja, also war von Anfang an gleich Freude da. Ja, es war ja. gleich klar. Als du dann mitbekommen hast, dass der Junge behindert ist, hast du das nach der Geburt erst erfahren? Ja. Beschreib mal dann, wie du das dann eingeschätzt hast, welche Gefühle da in dir vorgingen. Erst wurde ja nur gesagt, er ist blind. Mhm. Und dann habe ich mir halt erstmal so vorgestellt, wie das ist mit einem blinden Kind. Mhm. Es wurde aber dann ziemlich bald klar, dass er auch Epilepsie hat und dass es eben schon eine schwerere Behinderung sein wird. Und es war eigentlich, er ist so aufgewachsen, wie er ist. Mhm. Ich würde sagen, er durfte das Leben leben, das er mhm. Leben konnte. Und ich hatte nur eigentlich 2-mal in meinem Leben wirklich eine Krise, wo ich gesagt habe, jetzt ist genug. Aber so, er durfte sein, wie er ist. Und sie war so, wie sie war. Und mhm. ich habe nur von Anfang an darauf geachtet, dass wenn die Hunger hatten, habe ich sie erst genommen mhm. und ja. erst sie versorgt. Und dann war sie 1¼, dann hat sie sich an mein Bein gelegt und ihr Püppli gefüttert, während ich ihrem Bruder das mhm. Essen gegeben mhm. habe. Ist der Junge heute so, dass er, sitzt er im Rollstuhl? Er sitzt im Rollstuhl, ja. Und ist blind? Kann er hören? Hören, er kann hören und er reagiert auf ihre Stimme. Die kann mit ihm machen, was sie will. Wenn ich mir die Sachen erlauben würde, wie sie mit ihm umgeht, also so nicht böse, auch nicht bösartig, nie bösartig. Mhm. Es war auch so, wo sie mal ganz klar, ja, wo sie gerade krabbeln konnte, ist sie über ihn rüber gekrabbelt und hat ihm wehgetan. Da hat er angefangen zu weinen. Mhm. Dann guckte sie ganz erstaunt und sie ist nie wieder über ihn rüber gekrabbelt. Mhm. Nie wieder. Du hast die beiden auch dann immer ganz nah beieinander gelassen? Nicht ganz nah. Also ich habe sie immer zueinander gelassen, aber schlafen mussten sie getrennt, weil ich keine Lust hatte, nachts zwei wache Kinder zu versorgen. Ist der Junge auch geistig behindert? Ja. Das ist er auch, ja. Also er kann auch nicht sprechen. Er ist ganz schwer stehend. Hast du Sorge vor dem Tag, wo das Mädchen sich aufgrund der normalen Lebensentwicklung sich von ihm entfernen wird, wenn es nicht mehr so viel da sein wird? Ich denke, er hat das Recht, sein Leben zu leben und sie hat das Recht, ihr Leben zu leben. Und das ist, da kann ich ganz wenig nur machen. Wobei, wenn das Verhältnis so innig ist, wie du es beschrieben hast, wird das natürlich für ihn sehr schlimm sein, wenn das Mädchen irgendwann aus dem Haus ist und nicht mehr jeden Tag bei ihm ist. Das wird bestimmt schlimm, aber das wird ja auch für sie schlimm, denke ich. Mhm. Und es wird immer eine andere Bindung da sein. Und dann weiß man auch nicht, ob Jan so, ob er das alles schafft bis dahin. Mhm. Also es kann sein, dass er ist sehr schwer krank und dass er vielleicht auch gar nicht also so... krank ist er nicht, er ist nur behindert, aber behindert. Er hat halt noch zusätzlich Krankheiten, die ihn manchmal beeinträchtigen. Und ich denke, er lebt sein Leben und wenn es dann genug ist, ist es auch genug und es wird auch seine Zukunft sein, denke ich. So müssen wir es nehmen, wie es ist. Christine, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Christine. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Anne und die ist 59 Jahre alt. Ja. Hallo Anne. Hallo Domian. Hi. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ein Zwilling? Ja. Du bist ein Zwilling. Nein, meine Enkelkinder sind Zwillinge. Deine Enkelkinder sind Zwillinge? Zwei Mädchen. Was erlebst du mit den beiden? Also, ich bin jetzt froh, weil ich das eben gehört habe, mit dem behinderten Zwilling. Die sind auch circa 6 Wochen zu früh zur Welt gekommen und haben im Brutkasten gelegen und sind also jetzt gesund und munter mit 5 Jahren. Mhm. Daniela und Simone. Mhm. Also zwei Mädels, ja, 5 Jahre alt und kommen zu mir zu Besuch. Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. Oder wir malen zusammen, wir singen und ich freue mich immer, wenn sie kommen. Ich kann sie also immer noch nicht auseinanderhalten. Also das doppelte Lottchen, das doppelte ist Lottchen. Wirklich, entweder sie haben ihre Haare anders gekämmt oder haben andere Sachen an, denn merke ich mir sofort, wer welche ist. Mhm. Und ich mache dann auch nicht Fragen, weil die dann denken, ach, die Oma weiß das immer noch nicht. Wer welche ist. Aber die beiden in dem Alter haben das natürlich schon gecheckt, dass sie gleich aussehen. Das wissen sie beide. Treiben sie denn auch schon ihre Späße mit dir? Das ist noch nicht so. Das ist noch nicht so? Nein, kommt vielleicht dann, wenn sie zur Schule kommen, schätze ich. Bestimmt, ja, ganz nicht? Bestimmt, ja. Aber ich wollte auch noch mal sagen, in meiner Familie, meine Mutter hatte Zwillingsbrüder und in der anderen Familie sind auch Zwillinge. Und also wiederholt sich das doch irgendwie. Ist es irgendwie veranlagt? Ja, ne? Das ist Vererbung irgendwie, nicht? Und ich bin ganz froh, dass die beiden so gesund und munter sind. Ja. Und wenn sie zu Oma Anne kommen. Und ich freue mich echt immer drüber. Als du das damals erfahren hast, das sind Zwillinge, deine neuen Enkelmenschen, das hast du da empfunden? Ja, das konnte man erst gar nicht fassen, dass es in der eigenen Familie mal sowas gibt. Mhm. Weil man sieht immer mal, ach guck mal, Zwillinge und so und dann... Ist das so in der eigenen Familie, ist das so irgendwie ganz was anderes? Du ist es ja auch, stelle ich mir so ganz profan vor, für eine Mutter, das kannst du beurteilen, weil du nah an deiner Tochter bist, auch sehr, sehr anstrengend, ne? Dann plötzlich zwei so kleine Würmer zu versorgen. Ja, das war auch, also es ist mein Sohn und meine Schwiegertochter. Der Sohn, okay. Ja. Das war auch sehr anstrengend für beide und sie haben sich aber reingefunden und sind jetzt natürlich froh, dass die beiden so auf dem Größten raus sind. Ja. Und finden das alles ganz toll. Mein Sohn ist ganz stolzer Vater. Er wollte damals bei der Geburt dabei sein. Ja. Es ging leider nicht, weil es eine Kaiserschnittgeburt war. Und er hörte dann im Vorzimmer also dann die beiden Stimmen und wusste, dass die Kinder also da waren. Mhm. Und ist also ein ganz, ganz stolzer Vater. Na toll. Und eine ganz stolze Oma. Ja, das sowieso. Alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Norman, 16. Ja, hier bin ich. Hi. Hallo. Ein Zwilling? Ja. Du sagst das so zögerlich. Nee, ich war gerade noch woanders. Du warst noch woanders. Du hast einen Zwillingsbruder. Bruder. Jo. So eineich, so richtig, wie sich das gehört. Ja, natürlich. Nur, was vielleicht nicht ganz normal ist, ist, dass wir an zwei verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Ach. Ja, er ist am 30. April geboren, um ungefähr 23:58 Uhr. Ach so, ja. Und ich drei Minuten später, also irgendwie genau kurz nach 12. Da ist das ja mit einer riesen Geburtstagssause bei euch. Zwei Tage Top-Party, ne? Ja, klar. Und was vielleicht sogar noch kurioser ist, oder was vor allem die Verwandtschaft hat immer sagt, ich bin schwul und mein Bruder nicht. Bist du schwul? Ja, ja. Ja, du bist schwul, wirklich. Ich bin schwul. Und dein Bruder nicht? Mein Bruder nicht. Und deswegen kann ich auch, falls du die Frage jetzt stellen wirst, ob es Probleme mit Mädchen oder so gibt es dann natürlich nicht. Klar, in dem Fall ist das Problem ausgeräumt. Ja, ja. Und das findet irgendwie die ganze Verwandtschaft immer sehr kurios, weil sie sich halt irgendwie am Anfang, als ich noch mein Coming-out noch nicht hatte, irgendwie dann vorgestellt hat, und was ist so, und auch halt die erste Frage war dann natürlich immer so, und gibt's Stress mit Mädchen und so. Und ja, ja. Du bist ja sehr, sehr jung noch. Für dich ist das eine klare Sache, das Coming-out ist abgeschlossen, du bist ein schwuler, junger Mann. Ja, klar. Gab es auch keine Probleme in der Verwandtschaft oder so? Keine Probleme? Nö. Du glücklicher. Was hat denn, als du das gemerkt hast, dein Bruder dazu gesagt? Bist damit umgegangen, also... Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in so einer engen Beziehung, wenn man als Zwilling lebt und dann passiert so etwas, was nicht identisch abläuft, irgendwie vielleicht doch ein Befremden auslöst bei dem anderen. War also bei meinem Bruder gar nicht so. Also, der hat ganz cool darauf reagiert oder so. Wie alt warst du, als du mit dem Gedanken gespielt hast? Als ich mit dem Gedanken gespielt habe, war ich 12. Und war dein Bruder der erste Mensch, dem du das erzählt hast? Nein, war ein Freund aus der Schule. Ja. Weiß ich nicht, also damals, mein Coming-out hatte ich so richtig mit 14. Da habe ich mir dann eher so jemanden gesucht, mit dem ich vielleicht nicht täglich unbedingt zusammen bin oder so. Und auch nicht unbedingt aus der Familie, aber als ich dann irgendwie bei ihm dann so die Bestätigung hatte, dass es normal ist, was es ja auch ist, dann bin ich auch zu meinem Bruder als Zweiten gegangen, ja. Mhm. Norman, würdest du sagen, dass jetzt auch, wenn das mit dem Schwulsein da ein bisschen anders gelaufen ist, dass dein Bruder der dir vertrauteste Mensch ist, der wichtigste Mensch auch in deinem Leben? Der wichtigste würde ich gar nicht unbedingt sagen, obwohl es auch darauf ankommt, was... Also womit es zu tun hat. Also ich hänge ihm jedenfalls nicht irgendwie jeden Tag auf der Tasche und erzähle ihm von meinen Problemen oder so. Oder was ich gerade gemacht habe oder so. Und genauso macht er es auch nicht. Also ich glaube, da habe ich mich dann irgendwie auch so ein bisschen nach ihm gerichtet. Mhm. Ihr lebt zu Hause noch, gehe ich von aus? Ja, also ich lebe bei meiner Mutter und er bei meinem Vater, unserem Vater halt. Ach so, das heißt, ihr seid gar nicht jeden Tag zusammen? Nein, das sowieso nicht. Aber wir telefonieren ziemlich häufig. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass es bestimmte Vorteile hat, ein Zwilling zu sein oder einen Zwillingsbruder zu haben? Nee. Also bis jetzt habe ich noch nicht irgendwie so einen großen Vorteil, oder haben wir nicht so einen großen Vorteil gesehen. Also es gab noch irgendwie nicht so eine Situation, wo ich dann dachte, oh, jetzt bin ich aber glücklich, ein Zwilling zu sein. Oder so. Er sieht genauso aus wie du, gehe ich von aus. Ne? Ja. Es muss ja schon ein seltsames Gefühl sein, wenn man dann immer wieder quasi sich selbst in die Augen schaut. Ne? Du bist ja der Klon deines Bruders und der Bruder ist der Klon von dir. Ne? Das ist, so kann man es ja sagen. Ja, aber also mit der Zeit habe ich mich jedenfalls dran gewöhnt. Also nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich vor ihm stehe, dann irgendwie denke, oh, du siehst aber heute nicht gut aus oder so. Dass ich ihn schon irgendwie verwechsel mit meinem Spiegelbild oder so. Seid ihr denn so von den Eigenschaften auch identisch, abgesehen jetzt mal von der sexuellen Orientierung, so von den Charaktereigenschaften? Oh ja, doch. Also wir sind, können ziemlich schnell wütend werden, beide. Das war's, glaube ich. Aber wer ist der Dominantere? Kann man das gar nicht sagen. Wer ist der Stärkere? Ich glaube eher er, obwohl er 3 Minuten jünger ist als ich. Und vom Körperlichen her ist alles auch gleich? Nee, ich bin ein bisschen dünner. Also erst beleibter, sagen wir es so. Ja. Gibt es zwischen euch in irgendeiner Weise Geheimnisse? Die nur wir haben? Nee. Das nicht? Also, nee, weil wir sowieso auch so aufgezogen worden sind oder so, dass man vor allem zu den Eltern irgendwie kommen kann mit Problemen oder so. Also, dass es da große Geheimnisse gar nicht gibt. Also, so wie du es ja schilderst, klingt das wie so ein ganz normales Bruderverhältnis. Also, dass da gar nichts Besonderes dran ist, dass das nur ein Zwillingsbruder ist. Ja, ist auch nicht so großartig dran. Also, es ist auch nicht so was, wie die erste Anruferin gesagt hat, dass ich merke, wenn er krank ist oder so. Was gibt es zwischen uns auch nicht, komischerweise. Gibt's auch nicht. Aber auf jeden Fall, also wir haben bestimmt in den 16 Jahren, die wir jetzt schon auf der Welt sind, vielleicht 2-3 Mal gestritten oder so. Mhm. Also so zwischen uns beiden ist auf jeden Fall, wenn es irgendwie, also jeder schützt den anderen. Wenn es irgendwie um den einen geht, dann schütze ich ihn und er schützt mich, wenn es irgendwie um was anderes geht. Ja. Norman, danke für den Anruf. Ja, klar. Tschüss. Ja. Tschüss. Herzlich willkommen, Andrea, 36. Andrea? Hallo? Ja, guten Morgen. Morgen, Domian. Ich bin erstmal ganz verdattert, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Ja. Weil es das erste Mal war, dass ich es versucht habe. Und hey, und gleich geklappt. Wie bitte? Und gleich hat es geklappt. Ja, ich wusste doch eigentlich überhaupt nicht, was für ein Thema ist. Aber ich hoffe, ich kann trotzdem was dazu beitragen. Also das Thema ist Zwillinge, ne? Ja, meine Mutter ist ein Zwilling. Mhm. Und die eigentlich schon 60 Jahre lang, also. Ja. Das ist dann meistens das ganze Leben lang. Ja. Hat das irgendwie eine Besonderheit für dich, dass deine Mutter ein Zwilling ist? Ja, ich habe da schon so ein paar Erfahrungen gemacht, auch mit ihrer Schwester, meine Patentante. Mhm. Und wenn wir so Kontakt haben miteinander, dann vergleiche ich die auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass sie vom Charakter her ziemlich unterschiedlich sind eigentlich. Sind unterschiedlich? Ja. Ne? Inwiefern? Ja, meine Tante ist eigentlich eher so mein Charakter, würde ich bald sagen. Ist ganz komisch, aber ich denke manchmal, vielleicht habe ich irgendwelche Erbanlagen von ihr mitbekommen. Ist ganz komisch irgendwie. Mhm. Ja, sie ist spontaner und manchmal auch ängstlicher oder unsicherer. Meine Mutter ist eigentlich sehr dominant und sehr forsch und weiß genau, was sie will. Und ihre Schwester ist genau das Gegenteil. Eigentlich. Sind das auch eineiige Zwillinge? Sind eineiige Zwillinge, ja. Ich habe so Fotos gesehen, als sie Kinder waren. Und da waren sie sich wirklich also zum Verwechseln ähnlich. Mhm. Ne? Ist das bei dir so? Vorhin die Patricia hat das erzählt, im umgekehrten Fall. Hast du vielleicht in irgendeiner Andeutung auch so ein Muttergefühl zu der Mutter-Tochter-Gefühl, zu der Schwester, zu der Zwillingsschwester deiner leiblichen Mutter? Also ich muss sagen, ich sehe sie leider sehr selten, weil sie weit weg wohnt von uns. Aber wenn ich sie sehe, habe ich zu ihr eigentlich ein viel, ja, sofort, wenn ich mit ihr spreche, das Gefühl, ich bin ihr viel näher. Also ich könnte so viel offener mit ihr reden und habe da weniger das Gefühl, ich muss mich verstecken oder so. Das ist wirklich ganz komisch. Also sie ist so ein bisschen Mutti auch für dich? Ja, wenn sie in der Nähe wäre, wäre sie das. Ja. Das ist leider nie der Fall, ja. Verstehen die beiden sich denn gut? Wir verstehen sie eigentlich ganz gut. Ja. Ich sehe sie auch ziemlich häufig, also wohnen auch in verschiedenen Städten, aber treffen sich regelmäßig und haben auch guten Kontakt und so, also das ist schon alles. Ist das Thema Zwilling, hat sich das, wurdest du begleitet so in deiner Jugend mit diesem Thema oder war das auch dann relativ normal, dass deine Mutter eine Zwillingsschwester hat? Ja, wenn sie da war, es ist auch vorgekommen, wenn sie uns besucht hat und zufällig war die Schwester dabei, dass meine Kinder dann, ich habe auch 3 Kinder, dass die sich dann im ersten Moment erschrocken haben dann schon gedacht, die Oma kommt zur Tür rein, dabei war das dann die Schwester und von der Stimme her sind sie auch fast gleich, ne? Ja. Da hat schon so Sachen gegeben, aber ansonsten eigentlich kaum. Du hast keine Zwillinge? Nee, hatte ich immer gedacht, dass das vielleicht mal passiert. Auch hättest du gerne? Ich weiß nicht, ich habe eine Freundin, die Zwillinge hat und ich denke mal, es ist ganz schön viel Stress. Ich habe die ersten beiden Töchter in einem Abstand von 13 Monaten gehabt und das hat mir eigentlich schon gereicht, muss ich sagen. Also Zwillinge, denke ich mal, ist vielleicht noch schlimmer. Oder? Also wenn das jetzt 2-mal Zwillinge gewesen wären, dann hättest du richtig Action gehabt. Ja, ne? Das hätte mich auch nie gestört, aber es hat sich nie ergeben. Also meine Schwestern haben auch keine Zwillinge und auch nie die Kinder meiner Tante. Das hat sich eigentlich nie ergeben. Ne? Andrea, alles Gute. Ja, bitte gerne. Und Kompliment für deine Sendung. Ne? Danke sehr. Tschüss. Ja, tschüss. Petra ist dran und die ist 32 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Petra. Moment, jetzt muss ich den Software machen. Schön leise drin, genau. Ja, gut, jetzt klappt's, gell? Ja. Ja. Ja, also ich habe 2x2 Zwillinge, aber auf einen Schlag. Es sind eigentlich 4 Zwillinge. Du hast 2x2 Zwillinge bekommen? Ja. Also kurz hintereinander, oder wie? Nee, also ja, kurz natürlich. Ja, es kommt immer nur eins, aber... Also wie viele Jahre liegen zwischen den jeweiligen Zwillingen? Viertelstunde. Nee, verstehe ich jetzt nicht. Also du hast 4 Zwillinge? Ja, aber es sind zweimal eineiige Zwillinge. Also 2 Mädel und 2 Buben. Aber die sind alle gleichzeitig zur Welt gekommen? Ja. Eieiei. Das ist aber ein Knaller dann, was? Aber Knaller, ja. Mann. Wie alt sind die jetzt? Die wird im Februar 3. 3 Jahre alt. Du hast da 4 kleine Menschen. Mhm. Wie sind die Geschlechter verteilt? 2 Mädel und 2 Buben. 2 Mädel und 2 Buben, so war das, ja. Mhm. Mann, ja, als der Arzt dir das gesagt hat, was ist da, hast du Panik bekommen oder wie? Ja, der Arzt hat mir das in Stücken berichtet. Der Schock war groß. Ja. Erst hat er mal gemeint, ich wäre schwanger, ich bin Zwilling. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Aha. Ja, doch, es wäre so. Und dann 4 Wochen später hat er gemeint, er glaubt, ich bin 3. dann bin ich heimgekommen und war ich also nur am Heulen. Und dann gesagt, zu meinem Mann, also du Zwilling, also der Doktor hat gemeint, es wäre glaub 3. Ich soll in 14 Tagen wiederkommen. Bin ich wiedergekommen, dann hat er gemeint, ja doch, also es sind wirklich 3. Mhm. Und dann 7 Wochen später, da war ich dann inzwischen schon in der 18. Woche, ja, hat er dann zu mir gesagt, also es sind 4. Es ist noch eins da. Ja, und dann habe ich gesagt, also jetzt komme ich nicht mehr, weil es könnte ja noch mehr warten. Dann sind es hinterher noch 5, wenn ich jetzt nochmal zum Arzt gehe. Ja, genau. Ja, ja, die Geburt, war das sehr schwierig und sehr schwer für dich? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das, also ich habe nur diese Kinder gekriegt, gell, das war die erste und letzte Geburt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Frauen ist. Also es war, ja gut, ich muss natürlich viel länger vorher ins Krankenhaus und Theater und so. Haben denn die Ärzte gebankt um, ja, ja, um das Leben? Ja, da war der ganze Stab da und aber also ich fand, ging eigentlich so ziemlich rucki-zucki. Ich habe dann also so ab dem 2. kam so richtig mitgekriegt, dass da nochmal 2 kamen. Ja. Und dann die also 2 waren auch, ein Bub und ein Mädchen waren auch ziemlich klein. Ja. Und wie lange hat diese ganze Geburtsaktion gedauert, bis nun der letzte dann auch da war? 2 Tage. Ja, 46 Stunden. Aber das kann, also ich stelle mir schon vor, dass man dann auch wirklich, was du da sehr ja, schöpft. Ich sage ja, zum Schluss habe ich das auch so nicht mehr richtig mitgekriegt. Waren denn die Kinder von Anfang an dann auch alle fit oder gab es da auch gesundheitliche ernste Probleme? Ja, 2 waren halt sehr klein. Die lagen dann im Brutkasten und ja, und hat 1400 Gramm gewogen und andere 1150, also die waren ganz klein, also die lagen also nur ein Vierteljahr im Brutkasten, aber sie waren eigentlich so fit. Und dann kommt man nach Hause und ja, hat Chaos. Ja, das heute noch, immer. Und hat dann, irgendwann hat es für dich eingestellt, da kommt vielleicht ein kleines Kinderbettchen und mittlerweile müssen da 4 stehen, ne? Oder was heißt mittlerweile, da mussten dann irgendwann auch 4 stehen. Wie hast du die enorme Arbeit bewältigt, die dann auf dich zukam? Du, ich sitze jetzt, wie gesagt, hier ermattet am Fernseher, kann nicht mehr schlafen, so weit ich schon komme. Das sind also so die schönste Stunde, gell, so nachts zwischen 11 und 3, wenn vielleicht keins brüllt. Also jetzt pennen alle im Moment. Ja, im Moment ist jetzt Ruhe. Ist Ruhe, ja. Ja. Ja, du, das musst du dann einfach hergucken. Man hat Omas und Freundinnen und irgendwie Bekannte oder so. Also, wenn ich die nicht hätte, der hätte es auch nicht gehen, muss ich wirklich sagen. Ja, also ganz alleine wäre das nicht. Nee, geht nicht. Nun ist das ja, ich weiß nicht, wie eure Verhältnisse sind, aber das ist ja auch eine enorme finanzielle Belastung, die da auf einen zukommt, ne? Wenn man 4 Menschen hat, neue Menschen, die wollen versorgt werden, kriegt ihr das gut hin? Ja, natürlich, gell, also die Kinder sind groß und doch, man kriegt schon hin, aber ja, es ist schwer. Das glaube ich, Also, was die ganze Politiker wasch und so, was die da gerade so von sich geben, das kannst du alles abschmeißen. Also, mit 4 Kindern bist du ja schon asozial, gell? Obwohl die also echt nichts dafür können, ich habe keine Hormonbehandlung hinter mir oder sonstiges. Also ist schon brutal, gell? Ist das auch wirklich so eine Reaktion gewesen, so von deiner Umwelt, also die Nachbarschaft? Ja, ja. Ach, die stehen da nicht bewundernd vor dir, sondern die Kurz. Ja, doch, teils schon, weißt, teils, oh Gott, und ja, was hast du dir spritzen lassen und so, weißt? Ach so, Und dann muss man echt erklären, leider. Mhm. Also ich habe das ja auch nicht wollen. Aber es gibt dann auch Leute, die Nase rumpfen. Ja, ja. Das gibt es. Ja. Ja. Du, überleg mal, mit 4 Kindern und ein Auto kaufen, da geht's schon los, weißt du? Was kaufst du? Irgendeine Busle. Ja. Weil, wo du die 4, das geht gar nicht, immer normale PKW. Ja. Das ist einfach ausgeschlossen. 2 Zwillinge. Zum Beispiel die erste Zeit, wie viel Pampers-Verbrauch hattet ihr? Oh Gott. Irre Mengen wahrscheinlich, ne? Du, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Also, verstehst du, so, ja, man hat jedes Kind 5-mal gewickelt am Tag. Das waren, also in der Woche mir, also ich weiß nicht, ich glaube 5 solche Säcke da. Wer hat das immer alles einkaufen müssen? Das hat in der, ja, im Prinzip mal Mann gemacht. Ja, machen müssen. Oder meine Mutter hat mal einkauft oder so. Aber das hat ich nie gemacht. Das tue ich bis heute nicht. Einkaufen tue ich nicht. Petra, gab es denn dann so in den ersten Monaten, sage ich mal, schon Momente, wo du dem Nervenzusammenbruch nahe warst? Wenn eins war gewickelt und war ruhig, dann fing das andere das nächste an zu schreien. Und wahrscheinlich immer wieder, so hin und her. Du, ich war jahrelang nur krank. Mhm. Also wirklich echt krank. Und ich immer schlimmer geworden. Und dann bin ich eine Woche fortgeflogen. Mhm. Ganz alleine. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, das weiß ich heute noch nicht, aber dann ist es besser gegangen. Also, das geht mir auch heute so. Ja. Also, die sind einfach, ja, weißt du, 4 Stück, jetzt war das eben, ja, jetzt sind sie 2,5 oder 2,25. Und ja, sie können sich alles besser und... Mhm. Also aber deine ganze Lebensplanung ist dann wahrscheinlich auch über Bord geworfen. Am Arsch, ja. Was hattest du eigentlich vor? Du wolltest ein Kind haben und wie sollte es dann weitergehen? Du, eigentlich wollte ich ja schon mal ein Kind haben. Ja. Irgendwann einmal, gell? 1. Ja. Jetzt habe ich 4. Warst du vorher auch berufstätig? Ja, bin ich immer noch. Bist du immer noch? Ja. Was machst du? Ich bin Kosmetikerin. Wie, das schaffst du neben den 4 Kindern? Ja, also halt teilzeitmäßig, gell? Mann, da muss man einen Hut vor dir ziehen. Das ist ja Wahnsinn. Das brauche ich. Ne, das ist als Gegenwelt auch so. Ja, genau. Ja. Liebe Petra, deiner Familie wünschen wir alle von Herzen alles Gute. Und ja, lass dich nicht unterkriegen. Du hast wahrscheinlich 4 wunderbare Kinder. Und sicher auch viel, viel Freude später oder jetzt natürlich auch mit den Kindern. Es wird bestimmt besser. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. So, Freunde, 1.37 Uhr, eine kleine Musikpause. Sekunden. Hier ist 1Live Domian, Talkradio von 1Live und WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema Zwillinge. Und ich möchte gerne mit Zwillingen reden und ich möchte gerne mit Leuten reden, die irgendwelche Erfahrungen gemacht haben mit Zwillingen. Wir haben noch gar keinen Schabernack gehört heute Abend, gar keine Streiche von Zwillingen mit dem Rest der Welt. 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich Sigrid. Und die ist... 53. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja, also Schabernack ist es nicht, was ich zu erzählen habe. Aha. Aber kurios oder merkwürdig oder... Aha. Also ich bin auch ein Zwilling. Ja. Im doppelten Sinne. Einmal Sternzeichen-Zwilling. Heute fängt Zwilling an, ne? Ja. Das Sternzeichen, ja. Obwohl ich also mit Aszendent Wassermann, also nicht so ein typisches Zwillingsmädchen. Aha, gut, da kenne ich mich nicht so aus. Ja, das ist eigentlich auch nicht. Und ich meine, das nur so am Rande. Also du hast einen Zwilling, eine Schwester... Ja, pass auf, also es hört sich fast nach Schabernack an, aber es ist wahr. Ich bin 1991 Großmutter geworden. Mhm. Und im Januar. Und 2 Monate später musste ich wegen eines einfachen Eingriffs eine leichte Narkose kriegen. Und da macht man ja immer eine Thoraxaufnahme. Mhm. Und da wurde 5 Hände Stück große Geschwulst festgestellt. Und dann noch eine kleinere. Und da ein Lungenkrebs keine Metastasen auf der Lunge bildet, sondern woanders, ging man davon aus, jetzt, dass irgendwo ein Primärkrebs sitzt. Ich muss dazu sagen, ich war 47 und fit wie ein Turnschuh. Topfit, gesund, kernig und Großmutter und glücklich. Und bin dann also wochenlang mit der Diagnose, wir suchen den Primärkrebs, rumgelaufen. Wurden Bronchoskopien gemacht und was weiß ich alles, ist nichts gefunden worden. Und dann habe ich mich verlegen lassen nach Hannover in eine Fachklinik. Bin dann erst auf verkapselte TB und alles Mögliche. Und dann musste ich operiert werden, weil man jetzt wissen wollte, was Sache ist. Und dann haben sie einen Schnellschnitt gemacht und dann wird ja erst geguckt, bevor die ganze Lunge weggenommen wird. Und das sah ganz gut aus und da haben sie also nur einen ganz kleinen Teil weggenommen. Und nach 7 Tagen oder 8 Tagen war das Ergebnis da. Und das hieß, es waren Harmatome, nicht zu verwechseln mit Harmatome. Die sind bösartig. Harmatome. Und das ist Keimgewebe. Keimgewebe. Und das heißt also unterm Strich, ich war ein Zwillingskind. Im Bauch meiner Mutter ist das andere Kind ganz früh abgestorben. Und dieses Keimgewebe habe ich verschluckt. Also meinen eigenen Bruder oder meine eigene Schwester. Und das hat sich auf der Lunge festgesetzt und verkapselt und ist auch mit der Zeit größer geworden. Man hat eine ältere Thoraxaufnahme, die es noch gab bei einer Einstellung und so, dann dazugezogen. Und da habe ich ganz schön dran zu knacken, muss ich sagen. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Das gibt es auch sehr selten. Also es gibt es, in der Lungenfachklinik ist man da nicht so ein Wunder, aber es gibt es trotzdem sehr selten. Ne? Und auch wenn, lebt deine Mutter noch? Nein. Nein. Meine Mutter hat es nie erfahren. Die hat auch früher nie was erzählt, dass sie... Die hat es gar nicht gewusst. Ja. Ne? Die hat es nie erfahren. Ich meine, in der Familie, meine Schwester hat zum Beispiel Zwillinge gehabt, meine Großmutter, also da war schon die Möglichkeit, aber... Kann man denn sagen, oder können die Ärzte das in etwa so einordnen, wann deine Geschwister ganz früh abgestorben ganz ist? Und du hast das verschluckt? Ja. Oder ist es in dich irgendwie so mit reingewachsen, wenn ihr noch so, wenn das noch so jung war? Man hat mir gesagt, verschluckt. Das ist es ist merkwürdig, ne? Das macht dir was aus, ne? Das macht eine Menge aus. Vor allen Dingen, je älter man wird, desto mehr denkt man ja auch so über seine Kindheit nach. Und meine Mutter hat mal so ganz lapidar gesagt, dass ich ein Versehen war. Ich meine, es gibt viele Kinder. Und dann habe ich mir jetzt so vorgestellt, wenn das jetzt 2 geworden wäre, das wäre ja wohl noch doppelt schlimm gewesen. Aber ich meine, es ist schon komisch. Also es beschäftigt mich sehr. Das ist jetzt 91 gewesen. Und was da auch so alles mit zusammenhängt, war fürchterlich. Also ich habe da das Enkelkind gekriegt und ich muss sagen, das ist also der Traum meines Lebens. Ne? Und der war 2 Monate alt und dann sagen sie dir, wahrscheinlich hast du Krebs. Und du fühlst dich voll gesund. Ne? Also das ist so mehrere Schocks hintereinander. Einmal den Schock, dass du vielleicht eine sehr schwere Krankheit hast. Und dann so dieses, das hat ja schon irgendwas was Mystisches, ne? Die Vorstellung, den eigenen Bruder verschluckt. So. Oder Schwester. Oder Schwester, ja genau, ja sicher, ja. Geht das jetzt so weit bei dir, dass da irgendwie so völlig irrationale Schuldgefühle in dir aufgekommen sind? Nein. Das nicht? Nein. Ich meine, ich habe sowieso ein bisschen mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil das hängt mit der Erziehung zusammen. Aber ich sage mir manchmal, derjenige oder diejenige, die ich da verschluckt habe, ist vielleicht irgendwo in mir, ist ein Teil von mir oder was weiß ich. Man hat doch oft so das Gefühl, so gespalten zu sein oder so. Da kann ich mich ja jetzt auch dann für mich selber immer gut rausreden und sagen, das eine bist du gar nicht, ne? Aber es ist, ich meine, letztendlich ist es ja alles glücklich ausgelaufen, aber ich hätte nicht gedacht, weil es war wie ein neues Leben, als die Ärzte, ich sehe mich dann noch auf dem OP-Tisch liegen, die Ärztin hat ihren Mundschutz weggerissen, mir ins Gesicht geschaut und hat gesagt, alles okay. Und das war wie ein neues Leben. Und ich hätte aber nicht gedacht, dass das im Nachhinein so immer wieder aufkommt. Weil irgendwo ist es ja auch makaber, ne? Es ist irgendwo makaber, aber es ist dann halt auch Natur, ne? Die Natur hat es ja so bedingt, dass das passiert und hat sich dann für ein Leben entschieden, nämlich für dein Leben. Richtig. Ja. Und auch so, wie das Leben halt so in ganz Füßen spielt. Weil ich hatte so einen ganz harmlosen Abszess, den hätte ich wahrscheinlich auch so weggekriegt und bin ins Krankenhaus gegangen. Weil das hätte böse werden können, weil sich das immer mehr verkapselt. Und irgendwann könnte sowas platzen. Bist du im Nachhinein froh, dass das auf diesem Wege jetzt rausgekommen ist? Oder hättest du es gar nicht... Ja, das war in Hannover, im Heidehaus, das ist eine Lungenfachklinik. Und bis ich operiert wurde, hat das 3 Wochen gedauert. Mhm. Und für diese 3 Wochen bin ich dankbar. Mhm. Die ich also alleine, das ist ein ganz großes Gelände, und es war im Sommer, und ich hatte Kopfhörer auf und habe zwei Platten gehört. Einmal die Vivaldis 4 Jahreszeiten, aber nur die fröhlichen. Und nonstop Van Morrison, aber auch nur fröhliche Lieder von ihm. Also das kann ich sehr gut verstehen, dass das eine ganz wichtige Phase ist. Ich meinte die Frage noch ein bisschen anders, ob du im Nachhinein auch froh bist, dass du dieses jetzt durch diesen Vorfall erfahren hast, was da vorgegangen ist im Mutterleib. Richtig. Das schon? Ja. Auch. Bin ich froh. Ich finde schon, ja. Ja. Und das tut mir auch irgendwie leid, dass meine Mutter das nicht erfahren hat. Ja, ja. Oder auch mein Vater. Alles Gute, Sigrid. Danke. Tschüss. War schön, mit dir zu sprechen. Ja, mit dir auch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt der oder die Alt, 26. Ja, hallo. Hallo, Alt. Ein Mann. Ja, also bei mir ist so, dass ich einen Zwillingsbruder habe, aber wir haben uns nie kennengelernt. Ihr habt euch nicht kennengelernt? Nein. Nie kennengelernt? Nein. Wie hast du es erfahren, dass es da einen Bruder gibt? Man hat uns nach dem Geburt getrennt. Mhm. Und ich wurde adoptiert. Mhm. Und er wurde auch adoptiert, aber irgendwo in Westeuropa. Ich komme aus Osteuropa, ja. Mhm. Und also in 2 verschiedenen Länder und das habe ich über meine Adoptiveltern erfahren. Ja. Wie alt warst du, als du das erfahren hast? Nach dem schon als Kind, ja. Als Kind, ja. So mit 6, 7, ja. Und heute lebt ein Zwillingsbruder von dir irgendwo in Europa oder wo auch immer? In Westeuropa, kann sein auch hier in Deutschland. Hast du eine Sehnsucht danach, ihn kennenzulernen? Ja, natürlich. Mhm. Als ich klein war, Entschuldigung, und auch heute und... Ja, ich spüre das immer, ja, er ist irgendwo da, aber... Hast du schon Dinge unternommen, um ihn zu finden? Ja. Hast du gemacht? Rotes Kreuz und so, irgendwelche Organisationen, aber das hilft ja gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich weiß er gar nicht davon und ja. Nun hört man ja immer wieder, dass Leute, Familien, die oder auch Geschwister, die auseinandergerissen wurden, sich suchen. Glaubst du, dass dein Bedürfnis, ihn kennenzulernen oder ihn zu treffen, noch stärker ist, weil er dein Zwillingsbruder ist? Ja, natürlich, ja. Mhm. Also ich weiß, ein Teil von mir lebt irgendwo. Mhm. Und ich weiß, er sieht, wie ich aus, er mag, was ich mag, er denkt, wie ich denke und so. Aber ich glaube, dass er auch das spürt, dass er... ein Teil von sich irgendwo hat und so. Es wäre ja irre interessant, wenn ihr beide euch irgendwann treffen würdet, auch was so die Zwillingsentwicklung angeht, um zu sehen, wie ähnlich ihr seid, obwohl ihr vollkommen anders gelebt habt. Ja. Ne? Ja. Lieber Alter, kann ich dir nur von Herzen wünschen, dass du ihn irgendwann irgendwo triffst. Danke, ja. Hast du dir das schon oft ausgemalt, wie es ist, wenn du ihm dann gegenüberstehst? Er sieht wie ich aus, das weiß ich sicher. Und er hat dieselbe Interesse, ich weiß. Obwohl er ganz andere Sprache spricht und so, aber er ist wie ich, ja. Er ist eigentlich ich, ja. Lieber Alt, viel Glück. Danke. Tschüss. Ciao. Elke, 35. Ja, hallo. Guten Morgen, Elke. Ja, guten Morgen. Also ich bin auch Zwillingsmutter. Ja. Meine Zwillinge werden jetzt im Juni 8 Jahre alt. Aha. Sind auch vom Sternzeichen her Zwilling. Aha. Und ich leite mit 3 anderen Frauen zusammen hier im Kölner Raum eine Zwillingselterninitiative. Und wir betreuen im Moment so circa 250 Familien mit Zwillingen und auch mit Drillingen. Was, das wirst du jetzt natürlich am besten beantworten können. Was sind die besonderen Schwierigkeiten bei der Erziehung von Zwillingen? Ja, das besondere Problem ist vielleicht, dass die meisten, also, ja, wie soll ich sagen, das mit dem Gleichsein. Es sind also viele, die da also unbedingt ihre Kinder nicht unbedingt gleich anziehen möchten. Mhm. Einige machen das, aber es wird zum größten Teil bewusst darauf geachtet, dass die Kinder nicht unbedingt gleich angezogen werden. Warum? um die Individualität der Kinder zu bewahren. Bist du auch der Meinung? Ja, ich bin das auch, aber bei uns ist es so, dass meine Zwillinge also sehr unterschiedlich sind. Mhm. Da ist also im Moment ein Größenunterschied von über 10 Zentimetern drin. Mhm. Und da hat sich das Thema eigentlich schon von alleine erledigt. Ja. Gibt es auch Unterschiede bei den Erziehungsmethoden zwischen eineiigen Zwillingen und nicht eineiigen Zwillingen? Kann man da auch irgendwelche Unterschiede sehen oder machen? Sehen natürlich. Ja, ich denke schon, weil die eineiigen Zwillinge ja eigentlich sehr schlecht auseinanderzuhalten sind. Mhm. Und jede Mutter hat da so seine eigene Methode, um die Kinder auseinanderzuhalten. Und bei zweieiigen Zwillingen geht halt, ich sag mal, eigentlich alles auseinander bei den Kindern. Von Interessen, Charakter, Aussehen, da geht vieles auseinander. Mhm. Also ich habe das hier so verstanden, dass das ein Kriterium oder ein Aspekt bei der Erziehung ist, dass man schon darauf achtet, nicht ein Wesen bestehend aus zwei quasi zu erziehen, sondern zwei individuelle Menschen. Ja, richtig. Und dieses doppelte Lottchen, diesen Effekt eben nicht zu erzielen. Ne? Ja, ganz genau. Und ich erlebe es immer wieder bei uns in der Initiative, dass, ich sag mal, von 100% Zwillingen, die wir in der Gruppe haben, vielleicht maximal 5% eineiige Zwillinge sind. Mhm. Der Rest ist also sehr unterschiedlich. Welche Probleme treten dann in dieser Gruppe denn noch zutage? Ist recht unterschiedlich. Das fängt, ich sag mal, beim Kinderwagenkauf an. Mhm. Das geht dann über die Arbeitsteilung zu Hause weiter, dass eventuell der Partner nicht unbedingt mitzieht, dass vielleicht alles bei der Frau alleine hängen bleibt. Das geht dann weiter über Autokauf, was unter Umständen auch ein Problem sein kann. Also wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltung haben, da steht also ab Kombi aufwärts alles an Autos vor der Tür. Das glaube ich. Ja. Ja. Ist nichts mit Sportwagen und so. Nee, ne? Nee. Ja. Das ist dann vorbei, die Zeit. Ja, ja. Und das geht dann nachher weiter, getrennt im Kindergarten oder zusammen im Kindergarten, getrennt in der Schule oder gemeinsam in eine Klasse. Ja, zum Beispiel, das ist auch so ein Stichwort. Sollte man oder ist so der Tenor im Moment bei den Erziehungsberechtigten, dass man die Zwillinge auch so wenig wie möglich zusammen machen lässt? Also Stichwort getrennte Klassen beispielsweise, getrennte Sportvereine. Also ich habe da so meine eigenen Erfahrungen gemacht und ich habe erlebt, ich wollte unbedingt meine Kinder im Kindergarten trennen, aber meine Kinder haben da nicht mitgespielt. Mhm. Die haben also da so lange Theater gemacht, bis ich dann gemeinsam mit den Erzieherinnen beschlossen habe, die Kinder in eine Gruppe zu geben. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch wieder so eine pädagogische Ideologie, ne? Vielleicht tut man den Kindern gar nichts Gutes. Ja. Vielleicht wollen die sind nun mal Zwillinge, vielleicht wollen sie auch gemäß sehr eng zusammenleben, ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Also viele, die trennen die Kinder, da wollen es die Kinder auch, aber ich denke mir immer, man sollte es individuell mit den Kindern beschließen oder abstimmen oder sehen, wie die Entwicklung läuft. Meine sind jetzt auch zusammen in der Grundschule in einer Klasse. Mhm. Ich weiß nicht, was nachher bei den weiterführenden Schulen ist. Ob die dann auch noch gemeinsam in der Klasse sind oder ob die dann auf verschiedene Schulen gehen oder nur in verschiedene Klassen. Ich werde es mal auf mich zukommen lassen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht im weiten Land die eine oder andere Frau jetzt zuhört oder zusieht, die kurz davor ist, Zwillinge zu kriegen. Ja. Was würdest du jetzt als erfahrene Frau und auch Mitarbeiterin in der Initiative dort diesen Frauen raten? Ich würde den Frauen raten, sich ihren Arzt sehr gut auszusuchen, sich die Klinik sehr gut auszusuchen, sich eventuell auch einer Gruppe wie uns anzuschließen, weil wir erleben immer wieder, dass die Frauen aufatmen und sagen, Gott sei Dank, euch geht's genauso wie mir, ich habe dieselben Probleme wie ihr. Die fühlen sich aufgehoben. Und man kann gerne auch mit Vierlingen oder Fünflingen zu euch kommen. Auch. Ist alles gar kein Problem. Kein Problem. Na prima. Elke, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Christine dran und die ist 31. Ja, hallo. Ja, Christine. Ja, ich bin auch ein Zwilling, allerdings kein Eineiiger. Ich habe also eine zweieiige Zwillingsschwester. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich irgendwie eine Zwillingsschwester habe und dass wir uns nicht ähnlich sehen. Also ich habe wohl schon öfters gehört, dass Zwillinge, eineiige Zwillinge halt immer nur als Paar gesehen werden. Mhm. Und ich habe sozusagen den Vorteil gehabt, dass wir halt Zwillinge sind. Man ist dann auch immer so ein bisschen was Besonderes. Mhm. Aber dass man irgendwann in diese Identitätskrise kommt, dass man sich wirklich nur als Hälfte begreift, das ist halt nie dabei gewesen. Ja. Wir haben so in der Kindheit dann schon die gleichen Klamotten angezogen, ne? und das dann auch schon ein bisschen rausgekehrt, damit man das auch sieht, weil so äußerlich hat man uns das nicht angesehen. Ne? Christine, was ist denn für dich oder für euch das Besondere daran, dass ihr ein Zwillingspaar seid? Also im Gegensatz zu einer normalen Schwester. Also ich habe ja noch eine jüngere Schwester, die ist auch sehr viel jünger, 5,5 Jahre. Mhm. Das ist so, dass man sozusagen die Familienbiografie zur selben Zeit sozusagen, ja, das Gleiche erlebt hat. Mhm. Also wir haben auch eine bisschen schwierige Familiensituation, würde ich mal sagen. Und bei uns hat auf der Hauswegen schief gehangen und ein problematisches Verhältnis zum Vater. Aber ich sehe halt auch, dass meine jüngere Schwester ganz anders mit meinem Vater und mit meinen Eltern umgeht, weil die so diese Verhältnisse anders erlebt hat. Gibt es einen engeren Zusammenhalt dann zwischen dir und deiner Zwillingsschwester als denn mit der anderen Schwester? Ich denke, dass das eine Zeit lang so war. Ich meine, wir sind jetzt 31 und man hat sich sehr von zu Hause abgenabelt und durch die Distanz hat sich insgesamt in der Familie das ganze Verhältnis verbessert. Mhm. Aber du hast ganz lange mit deiner Zwillingsschwester zusammengelebt. Im Elternhaus, ja, das schon. Ja, eigentlich schon, obwohl sie ist mit 17 schon sehr früh ausgezogen, in eine große Stadt gezogen und ich habe bis 25 bei meinen Eltern gelebt. Mhm. Aber so diese Sichtweise unserer Eltern, die ist bei uns beiden gleich. Und was ich halt auch so interessant finde, ist, dass sie zum Beispiel oft Dinge ausspricht und ich denke, ich hätte es jetzt im selben Moment genauso gesagt. Und im Grunde genommen haben wir sehr verschiedene Charaktere. Sie ist ein introvertierter Typ und sehr musisch begabt, künstlerisch und ich bin vielleicht mehr der intellektuelle Typ und so sehr extrovertiert. Gibt es, Christine, unter Zwillingen, nee, so allgemein will ich es gar nicht fragen, ich beziehe es jetzt auf euch beide, gibt es da auch eine Intimsphäre? Oder seid ihr so miteinander vertraut, dass wirklich alles, was Menschen machen oder auch alleine machen, man auch gemeinsam machen kann? Nee, ich glaube nicht, dass das so intensiv ist, wie man das so von allen eigenen Zwillingen vielleicht kennt. Mhm. Also diese enge Verbindung, die spüre ich eigentlich nicht, aber ich denke, das kann auch so mit den familiären Hintergründen zusammenhängen, weil es bei uns eigentlich nie so ganz intime Beziehungen gegeben hat. Mhm. Na, das finde ich vielleicht auch ein bisschen schade, aber ja, vielleicht unterschwellig ein bisschen ist es schon da. Ja, ich spielte gerade so darauf an, beispielsweise, wenn man so 12, 13, 14 ist und Sexualität erlebt, entdeckt. Habt ihr die zusammen entdeckt? Oder gar, nee, überhaupt das nicht. Das war aber auch in unserer Familie ein Tabuthema. Und von daher hat jeder das für sich selbst entwickelt. Mhm. Ja, und da können wir jetzt, wo wir erwachsen sind, ja, da können wir darüber auch intim reden, aber das war früher in der Familie nicht möglich. Deshalb kann ich gar nicht sagen, ob das eventuell auch möglich gewesen wäre, das so zusammen zu erleben. Ne? Christine, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Bitte, tschüss. Jetzt habe ich noch die Edith dran und die ist 48. Hallo Edith. Edith ist nicht mehr dran. Dann haben wir den Martin und der ist 30. Hallo? Martin, ja, hallo. Ja, ich grüße dich. Hallo. Ja, ich bin ein einiger Zwilling. Ja. Und ich muss sagen, ich habe meine Beziehung zu meinem Bruder als durchweg positiv empfunden oder empfinde sie immer noch. Ja. Würde sogar sagen, mein Bruder ist nach wie vor, obwohl ich nun schon 30 bin, mein bester Freund und Vertrauenspartner. Und ihr seid ganz viel zusammen auch noch, jetzt auch im hohen Alter von 30. Ja, sind wir auch. Also wir wohnen zwar nicht mehr zusammen, aber am Wochenende besuchen wir uns gegenseitig. Habt ihr Familien? Nein, noch nicht, aber wir sind gerade dabei, jeweils eine Familie zu gründen. Gibt es da auch Eifersüchte, Laien? Dass dein Bruder eifersüchtig ist auf deine Freundin oder die Freundin wieder auf dich eifersüchtig und so kreuz und quer? Na, sagen wir mal so, ich habe meine jetzige Freundin, auf die hatte eigentlich mein Bruder mal ein Auge geworfen. Ah, ja. Und ich habe sie mal so ausgespannt, als das noch richtig bei denen in der Mache war. Aber was mir ganz wichtig ist, weshalb ich auch eigentlich angerufen habe, ich kann nur unterstreichen, man soll Zwillinge nicht aus Ideologie und aus irgendwelchen Überlegungen trennen. Mhm. Wenn die Kinder zusammenpassen, zusammen in die Schule gehen wollen, dann sollen sie das tun. Mhm. Die aus irgendwelchen Überlegungen her künstlich zu trennen, das muss nicht sein. Die Trennung, die Abnabelung kommt irgendwann von ganz alleine. Also ihr beide habt damit gute Erfahrungen gemacht. Sehr gute Erfahrungen. Würdest du gerne jetzt nach deiner Zwillingsbiografie, wenn du die so rückblickend überschaust, selbst auch Zwillinge mal haben? Wäre sehr nett. Ich denke mir, ich könnte viele Probleme, die Zwillinge haben, auch natürlich, weil ich sie besser erlebt habe, auffangen. Aber es ist nicht so, dass ich mir das wünsche, weil ich habe meinen Zwillingsbruder, das reicht mir erstmal. Ich brauche dazu jetzt nicht noch eigene Zwillinge. Ist die vertrauteste Person deine Freundin für dich oder der Zwillingsbruder? Es sind zwei völlig verschiedene Ebenen. Das, was mir meine Freundin bieten kann, kann mir mein Bruder nicht bieten. Aber das, was mein Bruder bietet, kann mir sonst kein Mensch bieten. Alles klar, Martin, danke für deinen Anruf. Bitte. Alles Gute, tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Christoph Hudelmeier. Und morgen haben wir eine offene Sendung, wie immer offen. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen 1 Uhr, 1 live und WDR Fernsehen. Tschüss.